Der Nass Unterschied. bis auf die Haut, so stand sie da. EMMA. Also wie ist das jetzt? Muss man da, muss ich jetzt auch irgendwie oben rechts das klicken oder wie? Nee, du bist, nee, wir sind live. Du bist alles schon prima. Wir sind die Weltraumaffen und wie ihr gerade gemerkt habt, haben wir heute einen Gast, der nicht weiß, wie es geht. Ja. Aber der trotzdem ein Profi sicherlich ist. Was beizutragen hat zur heutigen Diskussion. Hoffe ich zumindest auch. Die ein oder andere Unwahrheit. wir haben uns heute spontan zusammengefunden, um mit euch einen Artikel aus der Emma zu lesen, aus der Online-Ausgabe der Emma. Stapel hat den gerade sehr eloquent zusammengefasst. Vielleicht kannst du das auch nochmal für die Zuschauer da draußen tun. Schaut die Weltraumaffen. Genau. Das war ich aber nicht, das war Solanum. Nee, ich habe gesagt, inhaltlich im Detail gibt es diverse Sachen, wo man widersprechen müsste, aber der gesamte Spannungsbogen des Artikels ist eine Sache, wo wir sagen könnten, das sagen wir euch seit Jahren. Ja, so, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis dann. Neben dem Mars und dem Stapel ist der Solanum am Start, der Olehoff, der Chris und der Onkel, der uns sicher jetzt mal erzählt, ja, wer er wirklich ist. Also, ich bin dieser Ed Australien und mich kennt hier sowieso keiner und misgendert mich einfach nur nicht. Das ist die einzige Bitte. Ich habe da einen Twix-Tweet gesehen. Ja, der Twix-Tweet, der ist gut. So, probier sie beide und entscheide selbst. Ja, ja, so Kommunismus und unsere so der linke Twix und der rechte Twix. Ja. Der klappert mit seinem Schlüssel im Hintergrund. Das hört sich eher nach einer Armbanduhr an. Butterfly. Butterfly-Armbanduhr. Alles Falsches waren Handschellen. Was? Butterfly-Handschellenuhren. Hab für solche Fälle einen schönen Morgenstern dabei. Mit so langen Dornen. Morgenstern im Abendland, Alter, was ist los? Berliner Szene, die Hetzfeministinnen. So, dann fangen wir mal an, ne? Die Political Correctness hat ein doppeltes Gesicht. Ist das eine Anspielung schon auf Jasna Strick? Das ist ein Doppelkinn. Stimmt. Sie gilt als undogmatisch, aber tyrannisiert ihre Schwestern. Wer sind diese Netzfeministinnen? Emma und die Femen sind Rassistinnen für sie. Diese Hashtag-Feministinnen sind pro Kopftuch und pro Prostitution. Und sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei Rot-Grün und in den in gewissen Medien. Oh, Entschuldigung. Und hier haben wir auch schon ein Bild von den fünf. Die kleinste Pressure Group Deutschlands. Aber sind die alle, das vertrifft fast hier ganz gut zusammen, aber sind die alle pro Prostitution? Ich dachte, was Prostitution angeht, sind die eher ein bisschen gemischt. Nee, zumindest. Die schon. Ja? Die dritte schon. Also ich weiß nicht, wie es mit Kybra Gemüse ist und so, aber die da auf jeden Fall. Gemüse. Sind die alle koscher? Koscher. Ja, ich glaube, die sind irgendwie aus Schwein. Haram, Stufe Rot. Ach, Mann. Die da links, glaube ich, ist, ja, das ist die bei dem Rasenmäher gegen Sexismus da ausschlaggebend war. Was ist das? Die sieht aus wie diese, ist das nicht diese Theresa Bücker? Genau. Ja, genau. Fräulein Tessa. Ja, genau. Ja, von Edition F, ja. Edition F, ja. Und dann haben wir Anne Witzurek und die da im Hintergrund, das... Welche ist das überhaupt? Das ist die Ayman, keine Ahnung, Adiyaman. Das steht unten übrigens, da ist so ein Tagline zum Bild von links nach rechts. Adiyaman von Schauhin. Ja. Ach so ein Rassismus-Kram. Das ist ein Strick, das ist so ein Strick, aber so breit, so ein breiter Strick. Ich glaube, das ist eine Aufforderung. Aufschrei. Ja genau, das ist die Frau Strick von ehemals Piratenpartei. wunderbaren Ali-Utlu-Forderungen, Rücktrittsforderungen an die Querbeauftragten, wo sie ja auch eine der Vorrednerinnen war. Und, ist dein Mauszeiger da absichtlich? Das ist Virtual Sexual Assault. Are you sexually harassing me right now? Is that sexual harassment? Gender. Pointing to your body, okay. So schaffen wir das nicht bis 10 Uhr übrigens. Nee. Vierte Person im Foto schon. Ja. Und das andere ist Frau Lohhaus vom Missy Magazin. Was, die war doch, ist sie nicht da mit Herausgeberin sogar? Yep. Ja, Mitgründerin auch. Okay. Sag mal, warum haben die alle so ein Resting Bitch Face? Ja, außer die im Hintergrund, die. Sieht ganz süß aus, ne? Ja, mit toxischen Weiblichkeit. Die würde ich schon gern misgendern, ja, ja. Okay, Leute, wir haben nur mal gerade die Überschrift gelesen. Sollen wir mit dem Artikel anfangen, ja? Gefährlich wird es nur, wenn die Dame da hinten in der zweiten Reihe für Anschläge schreibt. Dann würde ich mir Gedanken machen. Ja, zur Aufklärung, Anschläge ist ein österreichisches feministisches Magazin. An.schläge.at oder so, ne? Nee, Anschläge mit AE. Anschläge.at. Okay, es gibt eine Welt, in der... Ey. Und von der die Mehrheit nichts. Das ist die Welt der sogenannten Netzfeministinnen. Es ist gar nicht so leicht, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Denn dort spricht Frau Rätseln, Sternchen und Unterstrichen. Die Sprache dieser Netzfeministinnen ist so normiert und spezialisiert, dass es auch Akademikerinnen kaum, folgen können. Es ist eine geschlossene und begrenzte Welt, eine coole, hippe Welt, doch die Regeln in dieser Welt sind uncool. Sprachverstöße werden erbarmungslos geahndet. Sprachverstöße bei anderen, auch nur ignoriert, wird zum MittäterIn. Artikel werden mit Triggerwarnungen versehen und die LeserIn darauf vorzubereiten, dass es gleich mit etwas um etwas Heikles geht, wie zum Beispiel eine Manchmal wird Unangenehmes auch gar nicht erst erwähnt, um den Vorfall nicht zu reproduzieren. Okay, machen die das so, also mit LeserInnen, macht das die Emma auch so oder machen die das in dem Fall jetzt spezifisch? Also ja, sie haben ja so ein paar andere Sachen auch übertrieben. In dem Fall jetzt spezifisch machen die das, um das fortzuführen. Normalerweise machen die das nicht. Also die verwenden, glaube ich, schon auch diese weibliche Form, wie du ja auch in Frau da gesehen hast. Ich glaube, die benutzen einfach nur das generische Femininum quasi. Aber was sie auf jeden Fall nicht tun, ist diese Unterstrich- und Sterngeschichte. Ja. Die Frigga Haug, die ja quasi dieses Gendern sprachmäßig Gedöns ja mit begründet hat, die schreibt auch hin und wieder für die Emma. Mhm. Zurück. Einmal mit Profis. So. Vor allem, wenn es sich um Rassismen gegen POC bzw. WOC handelt, das ist die Abkürzung für People of Color bzw. Women of Color, also Menschen, die nicht weiß sind, im Gegensatz zu weiß Positionierten. Und weiß schreibt Frau jetzt auch kursiv, da gesellschaftlich wirkungsvolle Kategorien beschrieben werden sollen und keine äußerlichen Zuschreibungen. Das weiß inzwischen sogar Wikipedia. Aber das ist nicht kursiv geschrieben. Ja, das ist ja zum Wissen. Sie verarschen das ja auch weiterhin. Also. Komm, die schreiben Frau Klein. Also. Ja, wie Mann halt. Das meinen Sie damit. Ja. Aber dann müssen Sie auch den letzten Buchstaben wegkürzen. Also Fra schreiben, oder? Und weiß schreibt Fra jetzt auch kursiv. Ist dann aber leicht mit dem Frankfurter Flughafen zu wechseln. Stimmt. Das ist auch der Frauenport eigentlich. Und ich schreibe das nicht aus. Frauenport. So wie Bell wird aber klein geschrieben. Geht es in dieser kleinen, aber sehr medial sehr präsenten Welt also nur um Formalitäten? Oh nein, es geht auch um Inhalte, um Politik, es geht um Deutungshoheit nicht nur gegenüber den Medien, sondern auch innerhalb der feministischen Szene. Womit wir bei dem ersten Punkt sind, den wir seit Jahren schon versuchen klarzumachen, nämlich es geht um Macht bei der Geschichte, die die Damen um Frau Wiczorek die ganze Zeit in die Medien tragen. Ja, was man hier halt merkt, ist, dass es gibt halt nur eine begrenzte Einflusskraft, die man unter dem Banner Feminismus ausüben kann. Und die fühlt sich jetzt die alte Riege der Emma-Feministin abgelaufen. Also um die fühlt sie sich jetzt betrogen quasi. Weil eigentlich war das ja jetzt jahrzehntelang die feministische Riege in Deutschland, die halt, wenn jemand Feminismus gesagt hat, gemeint war. Ja, ich weiß nicht, ob die sich wirklich bedroht fühlen oder ob das eher auch so ein bisschen so von oben runter ist, so nach dem Motto, was wollt ihr denn, Kinder? Ihr nervt. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen beides, ne? Das ist einmal dieses, ihr nervt, und andererseits ist es halt auch eine Stimme, die Emma nicht mehr ignorieren kann, so. Ja gut, wir hatten ja schon vor einem Jahr dieses Face-Off beim Spiegel, wo kurz nach der Neujahrsgeschichte in Köln dann Alice Schwarzer und Anne Wizurek miteinander diskutiert haben. Wahrgenommen haben die die schon länger, aber was jetzt den Ausschlag gibt, gerade jetzt den Artikel zu schreiben, keine Ahnung. Wasser? Rum. Gut. Wo ist der Unterschied? Diesem liberalen Feminismus, der aus Amerika zu uns geschwappt ist, geht es in erster Linie um persönlichen Erfolg, Antirassismus und die Vielfalt der sexuellen Identitäten. Die Klassenfrage, die heute sogenannte soziale Frage, spielt in diesen Kreisen kaum eine Rolle, zumindest in der Praxis nicht, auch wenn theoretisch gerne vom Klassismus geredet wird. Auch wieder so ein Punkt, den sie 1:1 bei uns abgeschrieben haben könnten. Das werden wir heute noch öfter sagen. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass irgendwie wie Emma das thematisiert. Und wenn diese Netzfeministinnen finden, dass die anderen die falsche Position haben, dann verbieten sie ihnen eben einfach den Mund. Mehr noch, sie diskreditieren sie. Am liebsten als Rassistin, die Femen zum Beispiel. Die haben die falsche Position und vielleicht haben sie in den Augen der Netzfeministinnen auch zu viel Aufmerksamkeit erregt. Also hier kommt schon dieser Seitenhieb, so von wegen zu viel auf, also dass die wohl sehr auf Konkurrenzdenken bedacht sind. Die da. Also, das ist jetzt was, wo das würde ich mir viel mehr auch international wünschen, dass dieser Neufeminismus-Riege einfach mal von den Alteingesessenen gesagt wird, ey, was macht ihr hier für eine Scheiße? Verpisst euch, das ist unser Ding. Aber ich finde es lustig, dass ich das im deutschen Bereich zum ersten Mal so sehe. Ja gut, man liest ja nicht alles. Na gut, das stimmt auch, aber also ich meine jetzt auch spezifisch ich meine, die Emma-Leute sind ja auch knallverrückt. Ja. Aber das spezifisch aus dem knallverrückten Lager, was kommt. Und nicht, das ist ja jetzt keine deutsche Christina Hoff Sommers, die da, die mal Klartext sagt. Shit. Komm, Solanum, du hast so eine schöne Stimme. Mach auch mal ein Stück. Okay, ja, dieses Zitat überspringe ich. Ich nehme an, das kommt später im Text noch vor. Ja. Zum Beispiel 2012 auf dem sogenannten Slutwalk. Diese aus Kanada herübergeschwappte, in Anführungszeichen, Schlampendemo gegen sexuelle Gewalt. Die Proteste waren 2011 in Toronto gestartet, ausgelöst von dem Polizeibeamten Michael Sanguinetti, der in einem Vortrag vor Studentinnen erklärt hatte, Zitat, Frauen sollten vermeiden, sich als Schlampen zu kleiden, um nicht zu Opfern zu werden, Zitat Ende. Aus dem Protest gingen am 3. April 2011 über 3000 Frauen und einige Männer auf die Straßen. Motto, my dress doesn't mean yes. Mein Kleid ist keine Einladung. Die Kanadierinnen hatten einen Nerv getroffen. In den folgenden Monaten Slutwalks weltweit. Bei dem Slutwalk am 15. September 2012 in Berlin marschierten mehrere Femen mit. Sie hatten sich das Gesicht und den bloßen Oberkörper schwarz angemalt um so gegen Verschleierung und Unterdrückung von Frauen in den islamischen Ländern zu protestieren. Oh, Moment, zur Korrektur, in den islamistischen Ländern zu protestieren. Als Fotos von den Slutwalks auf Facebook erschienen, darunter die schwarz angemalten Femen, brach ein Sturm der Empörung, ein Shitstorm los. Blackfacing lautet der Vorwurf. Blackfacing, so nannte man das früher am Theater, weiße Darsteller malten ihre Gesichter schwarz an und gaben so den meist lächerlichen Schwarzen. Diese Praxis ist heute geächtet. Den Femen allerdings war es gar nicht um schwarze Frauen gegangen, sondern um schwarz verschleierte Frauen. Doch da die Organisatorinnen des Slutwalks den Femenauftritt nicht verhindert hatten, folgte umgehend eine Abmahnung auf der Fünfjahresfeier des Bloggerinnenkollektivs Mädchenmannschaft. Ich gratuliere den Pionieren von der Mädchenmannschaft zu ihrem Fünfjahresplan und zu der wunderbaren Abmahnung. Also. Das will ich auch zu Hause haben. Das ist aber auch ganz. Etwa, haben die Femen etwa diskriminiert, nur weil sie schwarz sind? aber also Femen, das waren dann wahrscheinlich wieder die oben ohne Mädels, ne? Der ja stand ja da, bloßer Oberkörper, schwarz ja. angemalt. Doch auch bei diesem Tribunal hatten sich die Organisator-Innen von Slutwalk Berlin wiederholt rassistisch geäußert, Zitat Ende, und Zitat, weiße Dominanz und Abwehr reproduziert, Zitat Ende, rügte die Mädchenmannschaft. Im Januar 2013 schrieb Emma, das Tribunal erinnere sie an, Zitat, Schauprozesse in der stalinistischen und maoistischen Ära, Zitat Ende. Das war der letzte Slutwalk in Berlin. Im Sommer 2013 erschien auf der Slutwalk-Facebook-Seite das reuige Statement, Zitat, die Blackfacing-Aktion der Femen auf dem Slutwalk 2012, von der wir uns leider nicht rechtzeitig distanziert haben, die wir am Anfang sogar noch in Schutz genommen haben, weil wir sie nicht verstanden haben, obwohl wir Blackfacing erst recht schlimm finden und die jetzt zu recht zu vielen Diskussionen und zu einer harschen Kritik auch am Slutwalk Berlin führte, hat uns endgültig gezeigt, dass wir keinen Slutwalk mehr organisieren wollen. Zitat Ende. Damit war der einzige organisierte feministische Protest beerdigt von linken Rechtgläubigen. Das ist ein schönes Wort, linke Rechtgläubige. Muss man den lassen. Gut, gute Wortschöpfung. Aber es ist halt so eine Sache, die sich halt häufig durch den feministischen Diskurs zieht. Ne? Einfach irgendwas sehen, als böse einkreiden, ohne sich Gedanken über die Hintergründe zu machen. Mhm. Und auch dieses Kannibalisieren ist halt irgendwie bei der Linken auch einfach in. Ne? Dass man lieber noch die Freunde auffrisst, die alles ein bisschen anders sehen, als dass man irgendwie sich um die Feinde kümmert. Na, für die Freunde muss man nicht so weit laufen. Die sitzen ja eh nebenan. Nee, aber ich habe das noch nie verstanden mit Blackface, ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, irgendein Ding, was aus Amerika rübergeschwappt ist. Weil es da wohl verdammt rassistisch war teilweise. Aber kein Wunder, dass das hier keiner versteht, dass das so was Schlimmes sein soll. In Holland gibt es dieses Blackfacing ja auch für den Schwatten Piet. Und, ja. Was ist denn das? Nikolaus? Mhm. Einer der Heiligen Drei Könige doch auch. Ja, aber der Schwarte Piet ist, glaube ich, von Nikolaus. Der Schwarte Piet ist praktisch der holländische Knecht Ruprecht. Ja. Mhm. Ah, ja. Der tritt halt in Schwarz auf und da auch in Holland halt nicht so viele Schwarze leben, dass man da jeden einzelnen Darsteller hätte entsprechend seiner Hautfarbe besetzen können, gibt's halt Blackfacing, ganz schlimm. Ja. Da sterben hunderte schwarze Kinder jedes Jahr durch. Das ist fast schon so schlimm, wie sich als Indianer zu verkleiden. Oder ein Sombrero aufzusetzen, wenn du nicht mindestens Achtel Mexikaner bist. Ja. Wenn sie damit anfangen, dass die Kinder nicht mehr Cowboy und Indianer spielen dürfen, dann gibt's echt Krieg. Das geht gar nicht. Ja, mit Fallbogen und Pistole. Ja. In Amerika gibt's es doch schon. Ja. Meine Rasse ist kein Halloween-Kostüm, bla bla. Ja, klar, das ist aber was anderes. In Deutschland ist Indianer spielen dürfen als Kind viel wichtiger als in Amerika. Genau, wir haben nämlich keine Indianer unterdrückt. Ja, außerdem haben wir Karl May. Es war immer alles sehr sauber bei uns. Wir hatten die aufgeräumteste Prärie der ganzen Welt. Ja, man muss auch mindestens ein 16. schwarz sein, um Baggy-Zeugs tragen zu dürfen. Ja. Das geht sonst echt gar nicht. Hip-Hop hören soll jetzt auch eingeschränkt werden, habe ich gehört. Ja, man muss mindestens 32. Schwarzer sein. Es sei denn, man hört Eminem. Ja, wird verboten. Dann ist es okay. Gut, ich lese mal weiter. Und heute, 4 Jahre später, die derzeitig medial präsenteste Netzfeministin heißt Anne Wizorek. Sie war beim Start der Slutwalks dabei, hat 2013 den Hashtag Aufschrei erfunden und als Gesicht des neuen Netzfeminismus, Zitat aus dem Kölner Stadtanzeiger, mit ihrem Buch Weil ein Aufschrei nicht reicht, für einen Feminismus von heute tut die Studienabbrecherin, die auf ihrer Website als Beruf Digital Media Consultant und Speaker angibt, durch linke und liberale Medien und Parteiveranstaltungen. Von der SPD über den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Friedrich-Ebert-Stiftung, in Klammern SPD, bis hin zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, in Klammern Die Linke, und Heinrich-Böll-Stiftung, in Klammern Die Grüne. Ah, oh, das hätten wir ja nicht besser schreiben können. Oh, shit! Ich glaube, wir hätten noch ein paar Worte darüber verschwendet, dass sie eine Literaturstudiengangabbrecherin ist und ihr Buch halt einfach auf einem linguistischen Niveau niedriger Bildzeitung geschrieben ist. Ja, es ist echt kein toll geschriebenes Buch. Aber das ist echt, das ist ein Absatz, das ist unsere Feindin, Anne Wizorek, und sie ist ein Nichtsnutz. Als ich klein war, ich Speaker auch noch Lautsprecher, also heute irgendwie, heute heißt es, macht eine Lautsprecherin. Naja, aber die Lautsprecher der Marke Wizorek gehen bis 11. Was die 35-jährige Wizorek zu sagen hat, über die Burka zum Beispiel, das. Ich finde es immer schwierig, wenn westliche Feministinnen ihre Vorstellung von Befreiung auf Frauen übertragen, von deren Lebensrealität sie wenig wissen. Kleidungsstücke sind eigentlich nicht der Punkt. Und ein Burka-Verbot, das findet Wizorek einfach nur kontraproduktiv. Denn das nehme den Frauen ja die Möglichkeit, sich emanzipieren zu können. Der Burkini, diese Badeburka, ist für Wizorek gar ein regelrechtes Emanzipationswerkzeug. Das als Zitat. Autsch. Und vor allem auch westliche Feministinnen ihre Vorstellung auf Befreiung von Frauen übertragen, von deren Lebensrealität sie wenig wissen. Das ist eine prima Abwehrmauer gegen die ganze Kritik, wie sie Abel zum Beispiel gerne anbringt, dass, wenn es auf einmal um die Frauen in Saudi-Arabien oder im Iran geht, das können wir nicht beurteilen, tut uns leid, nicht zuständig, la la la, Patriarchat. Die können aber auch die Lebensrealität der meisten Frauen in Deutschland nicht richtig beurteilen, weil die aus einem ganz anderen sozialen und sozioökonomischen Milieu kommen. Tja, was soll ich da sagen, Stapel, da hast du wohl vollkommen recht. Obwohl, die Jasna kennt sich doch zumindest aus mit, ohne Job rumgammeln und endlos studieren. Das ist ja schon eine Lebensrealität für viele. Das stimmt. Ähnlich tönte das Ausnahmslos-Bündnis, das Wizorek unter anderem zusammen mit der orthodox-muslimischen Bloggerin Kübra Gümüşay im Januar 2016, ein paar Wochen nach der Kölner Silvesternacht, initiiert hatte. Motto: gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Darin heißt es, sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die vermeintlich anderen sind, die muslimischen, arabischen, schwarzen oder nordafrikanischen Männer, kurzum all jene, die rechte PopulistInnen als nicht deutsch verstehen. Ja. Orthodox-muslimisch finde ich schön ausgedrückt für in der Steinzeit zurückgeblieben, aber... Ja, und ansonsten haben die Affen ja schon kurz nach der Taufe von Ausnahmslos genau die Sachen gesagt. Ah. Wie bitte? Ausgerechnet Feministinnen hätten bisher nichts gesagt über die sexuelle Gewalt der weißen oder gar eigenen Männer. Die 1981 in der DDR geborene Wiczorek scheint wenig zu wissen vom Kampf der Feministinnen im Westen gegen männliche Gewalt seit Mitte der 1970er Jahre. Oder weiß sie es besser und hat Gründe, es zu ignorieren. Oh, stimmt, ja. Das ist ja ein Schlag gegen die alte Riege der Feministinnen, wenn die da so drauf rumreitet. Au! Ja, und ich meine, das stimmt ja auch. Also der Feminismus einer alles Schwarze hat sich vor allem gegen weiße Männer gerichtet. Stimmt schon. Ne? Also lange Zeit. Ne? Aber die ist sich halt nicht so schön, um wenigstens jetzt, wo sich das Blatt irgendwie gewendet hat, das auch zu benennen und nicht wie zu Reck und Co. in dieses Gebetsmühlen-Ding zu verfallen. Ja, meine ich diesen intersektionellen Ansatz. Ich würde mich auch mal wundern, ob die Schwarze weiß, was dieses Wort bedeutet. Ja, das ist ja quasi dieses Ding, dass man irgendwie sagt, so, ja, den Frauen geht es zwar schlecht, aber die Typen sind braun. Und das bedeutet, sie werden noch mehr unterdrückt. Das, ganz ehrlich, die Schwarze würde ich echt gerne mal interviewen. Und mal zu so Sachen wie Intersektionalismus befragen und was sie davon denkt. Das könnte interessant sein. Das Ausnahmslosbündnis, apropos Silvester, belehrend weiter. Die sexuelle Gewalt dürfe auch nicht nur dann Aufmerksamkeit finden, wenn die Opfer vermeintlich weiße Cis-Frauen sind. Für nicht-eingeweihte Cis-Menschen sind alle, bei denen das biologische Geschlecht und die Geschlechterrolle übereinstimmen, also Sex gleich Gender, im Gegensatz zu manchen homosexuellen oder transsexuellen Menschen. Rechtskonservative und leider auch einige Feministinnen nutzen die Geschehnisse in Köln für rassistische Hetze, erklärt Anna Wiczorek in der Frankfurter Rundschau. Für alle, die noch nicht verstanden haben, mit den einigen Feministinnen ist Alice Schwarzer gemeint, die laut Wiczorek die rassistische Grundstimmung anheizt. Da jetzt klingelt bei mir tollerweise das Telefon. Möchte jemand kurz weiterlesen? Ja. Und das vor allem, seit sie gewagt hat, öffentlich eine Evidenz zu sahen. Moment, habe ich das richtig gelesen? Sahen. Zu ja. Sehen? Zu sahen. Ah. Sahen, keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Nämlich, dass die Täter der Kölner Silvesternacht überwiegend Marokkaner und Algerier waren. Ja, ist nicht so gut. Wahrscheinlich war das ein Tippfehler. Das G ist ja direkt neben dem H und sagen würde Sinn ergeben. Eine Evidenz zu sagen klingt aber, keine Ahnung. Reiten wir uns nicht darauf fest. Aber ich finde es lustig, dass der Diss bei denen auch angekommen ist. Ich lese weiter. Ich muss sagen, dass mich Alice Schwarzer nicht beeinflusst hat, erzählt die 35-jährige Journalistin neuerdings gerne. Früher tönte das anders. Als der Kölner Stadtanzeiger im Januar 2013 auf dem Höhepunkt der Aufschreidebatte Wiczorek gegen Schwarzer ausspielte, hatte Anne noch an die liebe Alice geschrieben. Über diese unsäglichen Artikel habe ich mich bereits bei der Autorin beschwert. Sie hat Aussagen von mir verdreht und war ganz offensichtlich bereit, mit einigen fertigen Storys im Kopf zum Interview gekommen. Bitte lass doch diese Artikel durch diese Artikel keinen falschen Eindruck entstehen. Und weiter, mir liegt hier auch jeglicher Generationsgrabenkampf fern und ich finde es so unglaublich billig, dass einige ihn nun wieder herbei inszenieren wollen. Ah ja, okay. Das scheint sich ja schon lange anzubrauen. Also jetzt im Nachhinein klingt das so, als wäre da nicht wirklich was gedreht worden. Ne? Ein erstaunlicher Gesinnungswandel. Was mag dahinter stecken? Ähnlich verlief auch der Gesinnungswandel des Missy Magazine. Beim Start 2008 verstand sich das Blatt noch als Organ feministischer Popkultur. Inzwischen hat es den Anspruch, auch die Politik abzudecken. Und hier ist Politik in Anführungszeichen gesetzt. Und gilt Körper, als zum Beispiel Körperpolitiken ist ja so ein Schlagwort, was die irgendwie bei ihrer Internetseite und beim Spenden benutzt haben. und gilt als das Verlautbarungsorgan des jungen Feminismus, auch in Anführungszeichen. Im Sommer 2016 bezeichnete Missy Online das von Alice Schwarzer apropos der Kölner Silvesternacht herausgegebene Buch Der Schock als rassistische Hassschrift und Hate Speech im Feminismusmantel. Gelesen haben kann die Missy-Autorin Mitua Saniel das Buch nicht, sonst könnte sie nicht übersehen haben, dass 4 der 8 Autorinnen in dem Buch Musliminnen sind, darunter auch solche, deren Leben Islamisten mit Todesfatwas bedrohen. Und dass alle 4, ganz wie Herausgeberin Schwarzer, der Überzeugung sind, dass die islamistische Verhetzung der Männer, nicht der Islam, an diesem Abend eine große Rolle, eine Rolle gespielt hat. Was bedeutet also, das eigentlich? Die hallo, islamistische hier. Verhetzung der Männer. Alter, da wurden die Männer wurden aufgehetzt. Islamistisch. Die Männer wurden islamistisch verhetzt, ja. Ja, aufgehetzt. auf die Frauen. Männer und Verhetzung. Die wurden islamistisch aufgegeilt. Was ist denn Verhetzung eigentlich für ein Wort? Die haben Mohammed-Hentai gelesen und dann konnten sie sich nicht mehr zurückhalten. Naja, so wie Volksverhetzung halt. Ja, die wurden, ne? Okay. Manche Wortwahlen sind in diesem Artikel ein bisschen merkwürdig. Ja, aber würde das nicht bedeuten, dass die Männer nicht schuld sind, dass sie nur verhetzt werden? Ja, ich glaube, das soll das bedeuten. Ich glaube, das ist so was wie Indoktrination mit gemeint, islamistische Indoktrination der Männer, so ungefähr. Und Patriarchat oder wie? Ja. Mhm. Aber ich finde das sehr interessant, ne? wie die hier einfach islamische Frauen als Schild benutzen, um sich vor Kritik zu schützen. Not your shit. Schrecklich, schrecklich. So, doch auch bei Missy hatte das schon mal ganz anders geklungen. Liebe Frau Schwarzer, hatte Missy-Gründerin Chris Köver anno 2008 geschrieben, apropos der Hetze in den Medien über Jungfeministin versus Altfeministin. Das ist eine Scheindebatte, bei der es vor allem darum geht, feministisch denkende Frauen gegeneinander auszuspielen. Wir möchten da nicht mitspielen. Die Emma und die gesamte zweite Welle des Feminismus hat uns stark geprägt. Wir sehen unseren Feminismus und unser Magazin als eine Fortsetzung ihrer Arbeit, nicht als Gegenentwurf. Wir stehen auch in Kontakt mit 2 der Autorinnen des Buches. Wir Alpha-Mädchen, des Buches Wir Alpha-Mädchen. Wir haben alle das Gefühl, dass es viele Missverständnisse gibt. Das Gefühl hat Emma auch. Und schon bei den Alpha-Mädchen, die Medien nach den Girlies und vor den Netzfeministinnen gefeiert hatten, hatten auch wir die interfeministische Misstöne bedauert. Wir gaben den Missy also verlegerische Tipps und luden Chris Köver und Kolleginnen ein. Irgendwann kam die Missingmacherin nach Köln. Das an diesem Tag geführte Gespräch schaffte es im März 2011 auf den Emma-Titel, Schlagzeile Kein Bock auf Spaltung, auf dem Cover Chris Köver, Stefanie Lohaus und Katrin Rönicke, die damals noch für die Mädchenmannschaft blockte. Ja, Schulter an Schulter mit den Emmas. Ich muss mal kurz unterbrechen, das ist die Kader. Die Katrin Rönicke. Die Kader, ah, okay. Ja. Die Bekloppte. Ja. Ist auch schön zu sehen, wie irgendwie immer in allen Artikeln, ob gut oder böse oder schlecht, die gleichen 10 Namen auftauchen. Ob jetzt um Mito Sanyal, die hatten wir ja auch schon. Das war ja die Dame von hier Deutschlandradio oder die Lohaus oder die Rönnecke oder die Köver oder die Bücker. Es sind nur 10 oder so. Das klingt schon wie Anti-Gamergate über Gamergate. Ja, aber ernsthaft, ich finde den Bitchfight schon ziemlich epic. Und wie du das ja auslegen, dass das schon über Jahre geht, mit immer wieder Anfeindungen, wieder immer, oh, das haben wir eigentlich alles gar nicht so gemeint. Sag bitte nichts gegen uns. Aber naja, jetzt scheint es... Jetzt haben sie den Fädenhandschuh praktisch geworfen. Sie haben den Fädenhandschuh in die Waschmaschine geworfen. Ja, ich denke, so. Der Riss wird nicht mehr zementiert auf jeden Fall. Nee, ich glaube, jetzt ist zu Ende. Wir Emmas fanden das gut. Die Missy aber bekam noch vor Erscheinen der Emma-Ausgabe kalte Füße. Was war der Grund? Über die Facebook-Seite des Magazins ergossen sich Hasstiraden. Tenor: Wie könnt ihr euch mit diesen Rassistinnen verbünden? Mit Rassisten waren die Emmas gemeint. Grund: unsere seit 1979 veröffentlichte Kritik am Islamismus, dem politisierten Islam. Doch die Befürworterinnen des Islamismus sind seit Jahrzehnten sehr präsent an den deutschen Universitäten und in der Internetszene. Vor allem die Konvertitinnen. Jede Kritik am Islamismus wird von ihnen mit dem Rassismushammer erschlagen. Das scheint Wirkung zu zeigen. Das finde ich echt interessant. Das ist echt eine Sache, wo die mal meiner Meinung nach den richtigen Standpunkt haben. Ja, das ist ja irgendwie der Spaß an dem ganzen Artikel, dass man lauter so Absätze kriegt, wo man denkt, ja. Ja, haben wir schon mal gesagt, ja. Ja, kennen wir, haben wir auch schon mal gesagt. Ja, aber auch nah ran an was Vernünftiges. Auch Stichwort politisierter Islam oder politischer Islam ist ja ein ganz wichtiges. Finde ich auch eine sehr schöne, knackige Umschreibung zu sagen. Also Islamismus, also politisierter Islam. Fand ich eine gute Formulierung, die ich mir merken wollte. Das Private ist politisch. Ja, jetzt mal davon abgesehen. Ja, wobei politisiert natürlich so ein bisschen wie sexualisiert ist. Ja, das ist immer, das ist Opfersprache, weil immer ist etwas von außen gemacht. Es ist nie vom Inneren. Ja, gut gesagt. Das geht mir auf den Sack, so Formulierungen. Und Gewalt kann sexuell sein, aus sich heraus. Natürlich. Der wird nicht im Nachhinein, oh, der wollte sie schlagen und hat sich aber gedacht, oh, er sieht bestimmt viel besser aus, wenn er währenddessen auch mit ihrem Penis in sie eindringt. Das war ein guter Plan. Ja, das sollte ja so eine linguistische Trennung sein zwischen sexuellen Vorgängen und Gewalt, weil das ja kein Sex ist. Das war ja der Grund, warum diese sexualisierte Gewalt ins Leben gerufen wurde. Ja, es führt aber meistens noch eher zu einer Verklärung von Gewalt als von Sex. Mhm. So. Neulich hat Stephanie Lohaus von Missy, ebenfalls im Ausnahmslos-Bündnis, mal wieder jemand die Alice Schwarzer-Frage gestellt. Die bekommen Feministinnen alle sehr häufig gestellt, klagt die Interviewte in einem Video auf YouTube, um so dann in aller Ausführlichkeit zu erklären, warum Schwarzer für sie kein Vorbild sei. Da ist zum einen ihre Haltung zum Kopftuch, auch ihre Haltung zur Sexarbeit, das sehe ich ganz anders als sie, auch ihre Haltung zu Hausfrauen, sie verfolgt eben einen sehr universalistischen Feminismus, wo sie ansagt, wie Frauen sich verhalten sollen, und mein Ansatz ist eher, Frauen zu ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen, freiwillig. Es sei denn, es sind die falschen Entscheidungen. Also das war jetzt alles als Zitat. Du rassistische Drecksau. Aber Moment, das finde ich jetzt auch okay. Schwarzer ist gegen Hausfrauen, oder wie? Die findet, Frauen sollten keine Hausfrauen. Nee, ich glaube, das soll so ein bisschen in die Richtung gehen. Die Schwarzer findet Hausfrauen ganz schlimm, aber wir sagen ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, das meine ich ja. Was halt eine Lüge ist im Endeffekt. Ja, ihr könnt alles haben. Ihr müsst nur fordern, fordern, fordern, fordern. Wie war der Spruch von der Dingsbums, wie heißt das? Wir kriegen den Hals nicht voll genug, genau, die Debatte wird so diskriminierungslastig geführt und das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus. Ja. Nee, aber das finde ich lustig, dass bei den, also von uns zu den Feministinnen laufen bestimmte Trennlinien. Und wenn man dann die Feministin nochmal nimmt, bei denen laufen schräg durch nochmal Trennlinien, sodass wir bei den einen Feministinnen mit der Hälfte so ein bisschen übereinstimmen können und bei den anderen Feministinnen mit der anderen Hälfte. Ja, das ist also, aber diese hypermoralische Sache sowieso, dass du früher oder später, dass sich alles aufspaltet, immer weiter aufspaltet. Mhm. Ich sag mal, bei der Netzfeministin, die da sagt, mein Ansatz ist eher, Frauen zu ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen, freiwillig. Das ist ohne jetzt Hintergründe ihrer Texte und so zu kennen, ich garantiere dir, dass sie irgendwie sich über den Gender Wage Gap und keine Ahnung was beschweren wird und sagen wird, oh, das ist totale Diskriminierung, wenn du dann ankommst und sagst so, ja, aber Frauen entscheiden sich für die und die Berufe oder entscheiden sich dazu, diese Fotos mit sexy Posen zu machen. Dann wird irgendwie kommen, ja, aber das Patriarchat bringt sie dazu. Das ist gar nicht deren eigene freie Entscheidung. Ja. Die sollen lieber das machen, was wir denen sagen, was sie tun sollten. So ungefähr. Komm auf unsere Seite der Macht, wir haben Kekse. Ja, so ungefähr. Nur nicht ganz so cool. So. Ermächtigen. Freiwillig. Auch so Zauberformeln. Mit diesen Positionen weist Lohaus sich als Vertreterin des sogenannten liberalen Feminismus aus. Kann es sein, dass sie alles tun, um nicht dritte Welle sagen zu müssen? Keine Ahnung. Der besteht im Kern darin, dass alles, was eine Frau freiwillig tut, in Anführungszeichen, gut ist. Die Analyse der Kausalität zwischen äußeren und inneren Zwängen, die zu Beginn der Frauenbewegung selbstverständlich war, scheint für diesen Feminismus verloren gegangen zu sein. Sehe auch Megan Murphy, wer auch immer das ist. Ja, das sind die Grabenkämpfe, die jetzt hier mal an die Öffentlichkeit getragen werden. Die laufen schon ein Weilchen ab, teilweise. Aber liberaler Feminismus, ja, habe ich noch nie so gehört. Ja, würde ich auch nie so nennen. Ich glaube, das ist dieses Liberals aus dem englischen, amerikanischen. Damn Liberals. Ja. Bringing in the Mexicans. Taking our jobs. They're basically communists. Und dann ist da auch noch Stevie Schmiedel von Pink Stinks. Schmiedel hat im Jahr 2012 die Initiative gegen sexistische Werbung aus Großbritannien nach Deutschland geholt. Inzwischen ist Schmiedel nur pro Prostitution. Nicht nur pro Prostitution. O-Ton, es muss möglich sein, selbst zu entscheiden, ob man lieber als Escort oder als Putzhilfe sein Studium finanziert. Zitat Ende. Sie ist auch pro Vollverschleierung. O-Ton, ich bin sicher, einige dieser MuslimInnen können Kaffee durch den Schleier trinken. Wieso sie können sogar selbst entscheiden, handeln und bestimmen, wie Feminismus für sie aussieht und aussehen wird. Zitat Ende. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass die männlichen Muslime kein Problem damit haben, mit dem Schleier da Kaffee zu trinken. Also, weil die keinen tragen. Aber trotzdem. Aber es könnte doch verschleierte Männer geben, die sich als Frauen identifizieren. Ja, genau. Du bist so binary, ne? Ich weiß nicht, wie das bei den Sunniten ist. Bei den Schiiten ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm mit den. Die fliegen alle vom Dach, ist egal. Aber darüber mache ich mir auch die Gedanken, weißt du, ob diese Frauen überhaupt Kaffee trinken können. Das sind für mich auch wirklich drängende Fragen, wenn es um Vollverschleierung geht. Ja, wie willst du ohne Kaffee leben? Das sind Probleme aus dem Leben, aus dem echten Leben, Mann. Ich kenne zum Beispiel Muslime, die können Spaghetti durch ihre Burka essen. Ernsthaft? Ja, klar. Moment mal, es gibt doch diese mit den etwas größeren Löchern, ne? Glaubst du, die haben sie nach Spaghetti-Normen? Nein, das ist. Also gibt es dann da die 0,5er, die N.5, die N.8? Nein, das sind einfach nur keine Jungfrauen mehr. Wie kann man eigentlich Stevie Schmiedel heißen und dann. Schmiedel. Ach so, Schmiedel. Nicht Schmiedel. Entschuldigung. Im Jahr 2015 wurde Pink Stinks mit 64.000 Euro vom Frauenministerium gefördert. Alles ist zurück. Genau, 64.000 reicht genauso, um Stevie Schmiedel ein gutes Auskommen zu ermöglichen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und der Rest, sind die Praktikanten. Anne Witzorek wurde in Anführungszeichen Sachverständigenkommission für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Anführungszeichen oben, berufen. Wenn ich für jedes Mal, dass der Chris diesen Umstand schon bei uns erwähnt hat, irgendwie einen Euro kriegen würde. Hättest du jetzt 20. Mindestens. Stimmt. Dann wärst du ein reicher Mann. Pink Stinks ist auch dafür verantwortlich, dass manche Werbesachen in Berlin jetzt schon nicht mehr aufgehängt werden dürfen. Mm. Ja, ja, Rot-Rot-Grün will da ja ziemlich nah an der Pink Stinks Linie dran sein. Mm. Super. Also, als ich in Mainz noch in der WG gewohnt habe mit ein paar feministisch eingestellten Mädels, die hatten das Missy-Magazin immer neben der Toilette liegen. Insofern, da habe ich auch das ein oder andere Mal reingeguckt. Das war es aber nicht besonders wert. Also in einem Klo, wo das Missy-Magazin daneben liegt, würde ich aus Prinzip im Stehen pinkeln und sehen, dass es ordentlich spritzt. Ja. In Richtung von dem Messi-Magazin. Sowas mache ich nicht. Ich bin gut erzogen worden. Ja, aber du kannst doch trotzdem ein Zeichen setzen. Ich mache das ja nicht, weil ich schlecht Revier markieren. Ich mache das nicht, weil es gemütlich ist. Ich mache das, um ein Zeichen zu setzen. Ja, Piss for Gender Equality. Wahrscheinlich immer. Kannst du mal kurz zurückgehen? Muslimen können Kaffee durch den Schleier trinken, was? Das hatten wir, ja, Chris war kurz ich war kurz weg. Ja. Das war das Zitat von dem einen Missy-Magazin-Mädel da. Ich weiß nicht mehr, von welcher das war, dafür müsstest du noch ein bisschen hochscrollen. Oder nee, das war Stevie Schmiedel. Es stimmt, Stevie Schmiedel von der Pink Stinks-Kampagne aus Großbritannien, die nach Deutschland gekommen ist und am Anfang noch wohl sehr immer freundlich angestellt war und jetzt ist sie aber pro Prostitution und pro Kopftuch. Und das war halt der O-Ton, was sie über das Kopftuch zu sagen hat. Das macht alles gut dann, ja. Ja, ich meine, ne, wenn man Kaffee durchtrinken kann, ist doch okay. Aber ich glaube, für die Muslime ist das mit Tee wichtiger. Arabica-Kaffee? Ja, ist das. Nee, das sind die Mormonen, die keinen Kaffee trinken. Ja? Wir haben das früher noch in der Schule gesungen. Ja. Wie ging das mit Trink nicht den Türkentrank? Der Kaffee. Ja, da gab es so einen Kanon über Kaffee. Den gibt es heute garantiert nicht mehr, weil da halt das mit dem Türkentrank drin steht. Aber den gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr. Nee, den haben wir damals noch gesungen. Also es ging so drum, Kinder sollen halt keinen Kaffee trinken, weil das für die nicht gut ist. Ja, aber die arabische Welt, die trinken unglaublich viel Tee. Also die Türkei hat mehr Teekonsum als Großbritannien. Ja gut, da kriegst du das ja an jeder Ecke einfach. Ja, ja, schmeckt auch toll. So. Ah, 64.000 Euro. 64.000 Euro. Ja, Chris, ist doch toll, ne? dass Jahre später die Emma auch mal auf den Trichter kommt, dass da im Prinzip Gelder veruntreut werden für Bullshit. Ne? Ja, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Also ich meine, uns ist ja klar, dass es diese 100 Millionen für Demokratieförderung gibt vom Frauenministerium, aber 64.000 Euro vom Familienministerium für Pinkstings war mir jetzt nicht bewusst. Ich frage mich mal, wofür das war. Also das sollten wir vielleicht nochmal recherchieren. Weil, da hatte ich eben schon gesagt, das ist eigentlich ein schönes Jahresgehalt halt für Stevie Schmiedel. Kann man sich noch einen Praktikant holen und dann ist gut. Die haben ja noch einen Teilzeit-Typen, der da mit recherchiert und noch eine Festangestellte. Also die sind, glaube ich, zu dritt. Ein Teilzeit-Typen? Echt? Ja, ein Mann. Ein André. Das läuft wahrscheinlich 40, 10, 10. Immer wenn ich morgens da reinkomme bei Pink Stings, geht mir das schon voll auf den Sack. Doof bin. Der Teilzeitmitarbeiter. Pink von der Homepage. Was ist Pink Stings? Pink Stings ist eine junge Protestorganisation. Die protestieren dagegen, jung zu sein. Symbolisch die protestieren gegen den Pöbel oder was? Vom Staat finanzierte Protestorganisation. Also das ist doch echt. Wofür brauchen wir denn so viele Organisationen, die gegen Meinungen sind? Irgendwie? Weiß oder nicht, wenn die jetzt gegen Brustkrebs oder Mukoviszidose oder keine Ahnung was wären und dafür sich einsetzen und da was machen. Würde ich sagen, gebt denen ruhig ein bisschen Geld. Ist eine gute Sache. Das ist das Einzige, was zwischen der Demokratie und dem Faschismus steht. Also, unser Bollwerk. Ohne solche Organisationen hätte schon lange GEMA-Geld in Deutschland die Macht ergriffen. Ach, Gamergate hat doch in Deutschland die Macht gegriffen. Gamergate hat Pink Stinks den Dolchstoß verpasst. Gamergate hat sich längst in Lügenpresse, Fake News und wie heißt das der andere nochmal? Postfaktik weiterverbreitet. Twittern wie korrektiv, sage ich nur. Das postfiktische Zeitalter. Gut. Wer in der politisch korrekten, häufig mit Posten und Subventionen bedachten Berliner Feminismus-Szene agieren darf und wer nicht, darüber herrscht in der Hauptstadt allerdings ein strenges Regiment. Zum Beispiel im Fall Gina Lisa Lofing, der im Sommer 2016 einen kleinen feministischen Frühling ausgelöst hat. Alle, wirklich alle, waren im Team Gina Lisa. Hashtag. Sogar die Frauenministerin. Manche aber waren nicht erwünscht. Schön. Bitchfight. Ja, da komm jetzt. Da kommen jetzt die ganzen Schwelherde, wo sie sich drüber ärgern seit Jahren. Die werden jetzt alle ausgegraben. So sollte die, in Anführungszeichen, Initiative für Gerechtigkeit bei sexueller Gewalt die Prozessbeobachtung bei Vergewaltigungsfällen betreibt, nach Meinung dieser Wortführerin nicht mit von der Partie sein. Und das, obwohl diese Initiative der Solidaritätsaktion für Gina Lisa überhaupt, die Solidaritätsaktion für Gina Lisa überhaupt erst initiiert hat. Die Hashtag ausnahmslos Frauen waren erst später auf den bereits fahrenden Zug aufgesprungen. Wir waren schon gegen sexuelle Gewalt, bevor das cool war. Das nennt man jetzt nicht mehr sexuelle Gewalt, das nennt man sexualisierte Gewalt. Der Hashtag wurde gekapert. Man darf aber jetzt auch nicht vergessen, vor lauter Euphorie für diesen Artikel darauf hinzuweisen, dass diese Emma-Prozessbeobachter ja auch schon beim Herrn Kachelmann waren und sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Frau Schwarzer selber hat ja erst aufgehört, ihn Vergewaltiger zu nennen, als er es ihr vom Gericht hat untersagen lassen. Ja. Also da sollte man jetzt bei aller Liebe für diesen Artikel, die wir darüber schicken nach Köln, nicht vergessen, dass die auch schon genug Scheiße gebaut haben. Ja, und Kachelmann, ja dann, also soweit man da keinen Zweifel haben kann, ist er ohne Zweifel freigesprochen worden. Ich weiß nicht, er hat dann sogar die Anklägerin, also seine ehemalige Geliebte, verklagt. Ich weiß jetzt aber nicht, was daraus geworden ist oder ob irgendeiner von euch da aufgepasst hat. Ich glaube, das. Er hat Recht bekommen, glaube ich, in dem Verfahren. Ja, ja. Okay, ja, sehr gut. Das kriegt natürlich nicht viel Presse hierzulande. Okay. 5 Tage vor der Demo meldete sich Vizureks ausnahmslos Bündnis zu Wort. Wir werden uns bei der Soli-Kundgebung am 27. Juni vor dem Amtsgericht in Berlin beteiligen, machen jedoch darauf aufmerksam, dass wir die SexualarbeiterInnen und trans-sternchenfeindlichen Positionen der OrganisatorInnen der Initiative für Gerechtigkeit bei sexueller Gewalt ebenso wie etwaiger weiterer SolidaritätsbekunderInnen ablehnen. Ey, wenn du jetzt für jede, die sollten eigentlich so eine Euler machen für Demonstrationen, der du erst zustimmen musst, bevor du mitlaufen darfst. Ich find auch Soli-Kundgebung, das erinnert mich an dieses Wagenburg-Ding, wo ich das Video drüber gemacht habe, mit der Super-Soli-Pizza-Party. Bei Soli denke ich immer dran, dass die Ossis noch mehr Geld von mir haben wollen. Dieser Vorwurf war in den Tagen zuvor quasi wortwörtlich bei den Pro-Prostitutions-Lobbyistinnen von Hydra erschienen. Hydra. Hail Hydra. Oder? Was wiederum Anne Witzorek auf Twitter wohlwollend zur Kenntnis nahm. Zitat, wichtiges Statement von @Hydra_Berlin, die auch ihre Solidarität mit Gina Lisa Lofink aussprechen, Zitat Ende. Von da wanderte die gerechte Sicht auf die Hashtag ausnahmslos Webseite. So läuft das. Eieiei. Da hat der Red Skull einfach mal angerufen bei ausnahmslos und hat gesagt, könnt ihr das mal auf die Webseite tun. Ja, Captain America gehört doch auch dazu, ne? Hydra ist quasi die Erfinderin der Prostitution als Beruf wie jeder andere. Seit nunmehr 3 Jahrzehnten klüngeln die Hydra-Frauen mit der Berliner Politik, vornehmlich SPD und Grüne, für eine noch weitergehende Deregulierung der Prostitution in Deutschland. Zur Freude von Menschenhändlern und Zuhältern auf Kosten von hunderttausenden Armutsprostituierten. Hydra muss das nicht scheren. Sowohl der Berliner Senat als auch der Bund subventionieren die Pro-Prostitutionsorganisationen seit Jahrzehnten mit Millionenbeträgen. Aber warum? Prostitution als Beruf wie jeder andere und dann gleichzeitig weitere Deregulierung der Prostitution? Da passt ja wohl nicht zusammen. Wenn Prostitution ein Beruf wie jeder andere werden soll. Wenn du willst, dass Prostitution verboten gehört, dann findest du jede Abweichung von Prostitution gehört verboten, also nimmst du jede Abweichung davon als Deregulierung wahr. Ja, gut, aber die Hydra sagt ja, Prostitution soll ein Beruf wie jeder andere werden. Also quasi mit, keine Ahnung, Ausbildung, mit Tarifverträgen, mit keine Ahnung. Ja, das ist ja eine Mehrregulierung quasi. Wird das ein Ausbildungsberuf? Kann man da ein Gesellenstar sein oder gibt es dann Prostitutionsmeisterinnen? Ja, irgendwie sowas. Ja, ich meine, man kann ja durchaus gewisse Sachen tatsächlich ausbilden. Also ich finde, man sollte das eigentlich zu einem Studienberuf machen. Und dann gibt's einen Bachelor of Prostitution und einen Master of Prostitution. Das sind dann Spezialgebiete in den Gender Studies und Psychologie. Aber der Ausbildungsberuf ist dann nur für Männer, ne? Dass ich dann eine Möglichkeit als Professor kriege oder IHK-Prüfer oder so. Ja. Mit praktischer Prüfung. Also dann sollte aber auch Zuhälter irgendwie so... Ja, meinte ich doch gerade. Für Männer ist das dann ein Studienberuf. Da fließt dann so ein bisschen Management und sowas. Master BWL. BWL of Sexwork. Nee, ich glaube, das darf man einfach machen mit einem BWL-Studium. Das darfst du auch, glaube ich, ohne. Ja, ich meinte jetzt, ne, wenn es... Das ist auf jeden Fall weiterhin BWL, Bumswirtschaftslehre. BWLer sind schlechte Menschen. Gerade im Chat, die mündlichen Prüfungen werden bestimmt lustig. Die Initiative für Gerechtigkeit bei sexueller Gewalt dagegen setzt sich für freier Bestrafung ein. Damit stehen sie für Anne, Stefanie, Kübra und Freundinnen auf der Abschussliste. Die Folge: Engagierte Personen aus der Orga-Gruppe zogen sich aus der Demo-Organisation heraus. Ihnen folgten Rednerinnen, die sie eingeladen hatten, klagt die Initiative. Hauptgrund für den Rückzug war, dass sie bei den anderen feministischen Events bereits innerfeministischen Angriffen und Shitstorms erfahren hatten und diese teils existenzgefährdenden Auswirkungen auf sie gehabt hatten. Ei. Das Übliche, ich musste mein Haus verlassen. Ich glaube, die wurden harasst. Haram. Existenzgefährden können das wahrscheinlich auch mehr so Richtung Anrufe beim Arbeitgeber und so, oder? Möglich. Das ist jetzt gute Frage. Wen hat denn ein Arbeitgeber? Ich bitte euch. Wir haben auf jeden Fall eine gute Frage aus dem Chat. Und zwar, ob man sich die Studiengänge für Prostitution dann auch noch mit Prostitution verdienen kann. Nee, du brauchst einen Abschluss. Nee, das, genau. Du brauchst einen Abschluss. Das macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Ja, du kannst vielleicht Handjobs oder so Sachen machen schon, wenn du Zwischenprüfungen hattest. Aber du kannst auch Fremdkörperreinigung machen. Besonderes Augenmerk liegt dann auf Intimpflege oder so. Ja. Ich weiß nicht, freie Bestrafung haben sie, glaube ich, auch in Schweden. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, in irgendeinem skandinavischen Land auf jeden Fall. Ja. Wobei ich das halt auch wieder... warum? Ich meine... Du darfst das Produkt anbieten, aber nicht kaufen. Wuhu! Consent ist doch da, also in dem Fall. Na, da geht man ja immer davon aus, dass alle Prostituierten Männer wie Frauen Sexsklaven aus der dritten Welt sind. Ja gut, da müsste man halt auch wiederum ansetzen und halt... aber das sage ich ja auch schon öfter, dass gewisse kriminelle Strukturen in unserem Land auch nicht belangt werden, solange sie irgendwie ihre Funktion... unter der Decke durchführen, ne? Dass diese ganzen Bordelle halt irgendwelchen Rockerclubs oder so gehören. Das muss halt eigentlich auch nicht sein. Ne? Ja. Könnte man auch ändern, wenn man das wollte. Ja, zum Beispiel, indem man Prostitution zum Ausbildungsberuf macht und Tarifverträge macht und so. Ja. Studiengänge. Ja. Mir gefällt der Gedanke immer besser. Ja. Und was hatten die Organisatorinnen der Gina-Lisa-Demo noch verbrochen? Dass sie nicht nur als, Zitat, SexarbeiterInnen feindlich, Zitat Ende, sondern auch als, Zitat, Trans-Sternchen feindlich, Zitat Ende, und als, Zitat, Rassistinnen bezeichnet wurden. Sie hatten in ihren Texten das Venuszeichen verwendet, das seit Ende der 1960er Jahre international für die Frauenbewegung steht und auch das Symbol von Emma ist. Damit schließen sie angeblich alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt aus, die sich nicht als Frauen definieren. So die Netzfeministin Cat von Kampagnenbündnis Nein heißt Nein. Oh, die wettern hier ja gegen alle. Ja, aber ist schon lustig, also wie sich das innerhalb von einer Generation Feminismus alles drehen kann. Von das Frauenzeichen steht für uns und unsere Bewegung zu, das Frauenzeichen ist ganz schrecklich. Und ist exklusiv. Explodierend. Tja, dafür haben sie jetzt eine Faust da drin. Stimmt. Ja, Fisting. Hm. Das kommt aber erst im dritten Lehrjahr, glaube ich. Ach so. Könnte aber auch ein Symbol für Gewalt gegen Frauen sein. Ah, stimmt ja, dass man das quasi so als etwas Spezielles anbietet. Das heißt, Fisting oder was? Ja, nein, wirklich schlagen, so Domina. Ach so, ah. Ja. Ja, da hat auch schon jemand im Chat von Leuten in leidenden Positionen in SM-Studios gesprochen. Oh. Handschelle. Und sie hatten den Emma-Appell unterzeichnet, in dem der international für Prostitution gebräuchliche Begriff White Slavery auftaucht. An, Zitat, an rassistischer Ignoranz sei das kaum zu übertreffen, beschied Mädchenmannschaftsbloggerin Magda Albrecht. Das nennt man White Slavery. Das ist ja super. Aber ich glaube doch weniger irgendwie wegen Hautfarben, sondern so wie eine White Lie, halt eine Notlüge ist. Ja, glaube ich auch. Ja. Oder also White, ist ja genauso wie der Blackfacing trying. Bei Femen, ne? Sie verstehen es einfach nicht. Sie sind einfach zu doof. Das zieht sich aber durch diese Millennial-Aktivisten auch irgendwie durch. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, unreflektiertes drauf losbrüllen. Ja, wie Christopher Hitchens sagte, the literal mind is constantly baffled by the ironic one. Die haben keinen ironischen Verstand. Die können nicht Sachen abstrakt sehen, sondern die sehen immer nur die direkte, wörtliche, den Weg des geringsten Widerstands bei der Bedeutungsfindung. Und ich wiederhole, auch wenn jemand weiß sagt, Steinigung. Im September 2016 schließlich fand im Schwutz ein lesbisch-schwuler Szenetreff in Berlin eine Diskussion über die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen statt. Die sind da eigentlich immer ganz gut sichtbar. Meist sind die ja schon so ein bisschen stabiler. Es meldeten sich viele Frauen zu Wort, doch die beschwerten sich vor allem darüber, dass keine Transsexuelle auf der Bühne saß, erzählt Gudrun von der feministischen Partei. Und keine Schwarze und keine Nicht-Akademikerin und keine Bisexuelle. Oh, die Emma hat den Progressive Stack entdeckt. Hat ja. Zeit für gebraucht. Und offensichtlich halten sie nicht viel davon. Bereits im Vorfeld hatte die sich als queer-feministisch verstehende Rapperin Suki ihre Teilnahme abgesagt, verschreckt durch einen Shitstorm im Netz. Suki, Mitglied im Ausnahmslosbündnis, stehe Transweiblichkeiten aktiv feindselig und abwertend gegenüber, hat es geheißen. Der Beweis, ihr Song, If I Had a Dick. Den ich leider nicht kenne. Also, wird hier vielleicht noch erklärt. Die Kritik las sich auf Facebook so. In dem Lied mache sich Suki Gedanken darüber, wie es wäre, wenn sie einen Schwanz hätte. Ihr imaginierter Penis wäre ein guter, ein entspannter. Entspannt? Naja, kein aggressiver Schwanz. Aber Achtung, Penisse oder das, was allgemein darunter verstanden wird, mit dem Wort aggressiv zu beschreiben, ist transmisogyn, weil es unterstellt, dass Transfrauen und andere transweibliche Personen aufgrund ihrer vermeintlichen Genitalien aggressiv seien, was in einem feministischen Kontext unterschwellig bedeutet, dass sie männlich seien. Das muss man auch erstmal in seinen Kopf kriegen, diesen Gedankengang. Also. Nee, lieber nicht. Die Sekundärwirkungen. Ja. Sagen Sie, wie wir drauf warten. Das ist transmisogyn. Ich habe gerade mal den Liedtext hier aufgerufen. Das sieht aber eigentlich nicht so aus. So aus, als würde sie da, keine Ahnung. Eingeschüchtert bekennt die Rapperin Suki sich schuldig, dass ich als cisgeschlechtliche Person in den letzten 32 Jahren einen cis-normativen Habitus erworben habe, will ich mit keiner Silbe bestreiten. Ich bin seit geraumer Zeit daran, dies aktiv zu reflektieren und zu verlernen. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Sobald die Entschuldigung im Missi klingt, die Seele in den Himmel springt. Oh, ist das so schön gesagt. Oh, ekelhaft, oder? Wie die. Also ich finde es aber schön, dass sie das hier auch so relativ klar sagen, die Frau ist halt eingeschüchtert worden. Ich bekenne mich zu meiner Erbsschuld. Erbsschuld? Erbsschuld, ja. Ich wollte zuerst Erbsünde sagen, aber dann habe ich mich... Kinder. Sie können nicht folgen. Nicht schlimm, wir auch nicht. Was allerdings keine Generationenfrage ist, denn es handelt sich hier um einen selbstreferenziellen Diskurs eines sektenartigen Milieus. Meine Damen und Herren, mein Lieblingssatz in diesem Artikel. Es handelt sich hier um den selbstreferenziellen Diskurs eines sektenartigen Milieus. Wie oft haben wir das gesagt? Keine Ahnung. 100 Mal? Und ja, es gibt ich weiß gar nicht, wie oft ich selbstreferenziell benutze. Das ist einfach, das ist so mein Lieblingswort eigentlich. Aber das mit der Sekte haben wir oft genug gesagt. Ja, religiös sektenartig. Es gibt zum Glück viele junge Feministinnen, die ganz anders drauf sind. Allerdings müssen wir uns fragen, wie viele engagierte junge Frauen an den Universitäten und in der Szene abgeschreckt sind und verstummen von der Rigidität und dem Terror dieser politisch Korrekten und so für die Sache der Frauen verloren sind. Könnte mir vorstellen, dass es da ein paar gibt. Ja, sehr gut. Hashtag Women Against Feminism. Hashtag Not Your Shield. Gibt's ein. Also ich denke mal so ein, zwei waren das. Und nicht zu vergessen auch die gute Cassie J. Und es gibt eine Vorführung von The Red Pill in Karlsruhe. Ich habe gerade das Datum nicht parat, aber wer in Karlsruhe wohnt, findet das sicher oder Umgebung. Und den Film ist eine private Vorstellung. Also ja. Man kann sich dafür anmelden, sollte dafür spenden, aber es ist eine private Vorstellung. Aber es ist das zweite Mal, dass dieser Film in Deutschland läuft. Ja. Weiß, in meiner Umgebung noch. Will kein Kino oder Ding spielen. Müsste ich eigentlich hier auch mal fragen, im Kommunalen. Das ist auch so ein linkslastiger Verein, das wird sicher lustig. Ja, da könnte ich sogar mal hingehen. Denn die Rechtgläubigen drücken ihre Dogmen inzwischen so rigoros durch, per Shitstorm, Tribunal oder Ausschluss, dass Aktivistinnen zugeben, dass sie Angst vor ihnen haben, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Woher kennen wir das denn? Dass sie gar nicht mehr wissen, was sie sagen dürfen und was nicht und deshalb in vorauseilendem Gehorsam lieber schweigen. Die von den Medien gehätschelten Netzfeministinnen sind dabei nur die öffentlichen Gesichter dieses rigiden Klimas. Hinter ihnen steht eine schwer fassbare Armee anonymer Gesinnungspolizist-Sternchen-Innen. Gesinnungspolizist-Sternchen-Innen. Entschuldigung. Die Frauen im Netz oder in der Real World mit Hohn überschütten. Dazu möchte ich sagen, nicht nur Frauen. Also jeden, der... gleich unabhängig vom Geschlechtsteil zwischen seinen Beinen. Jeder, der sie kritisiert, wird über diese Mechanismen bearbeitet. Die einzig wahre Wahrheit wird vorgegeben. Diskussionen sind nicht erlaubt. Unabgesichertes Denken schon gar nicht. Jede noch so geringe Abweichung mit dem Keim erstickt. Was bedeutet Stagnation und Sterilität? Als hätte es der Solanum geschrieben oder der Abel oder der Chris. Das ist alles nicht neu. In den 1970er Jahren hieß diese Art von Stellvertreterpolitik Klassenwiderspruch geht vor Geschlechterwiderspruch und lautete die ultimative Disqualifizierung bürgerliche Feministin oder Reformistin. In den 1990er Jahren hießen dann die von den Medien gegen die Altfeministinnen in Stellung gebrachten jungen Feministinnen zunächst Girlies. Damit waren diverse Künstlerinnen gemeint, die sich entschieden gegen das Etikett wehrten. Dann kamen die Alpha-Mädchen, ein Autorinnenteam, und in den Nullerjahren folgte die Mädchenmannschaft, ein Bloggerinnenkollektiv. Jetzt also die Netzfeministin. Also ich weiß gar nicht, ob ich Alpha-Mädchen und Mädchenmannschaft aus den Netzfeministinnen rausrechnen wollte. Das ist eigentlich die gleiche Soße. Und Girlies war doch eher so ein von oben drauf gestülptes Ding, oder sehe ich das falsch? Na, sagen Sie auch einen Text. Spice Girls Scheiß, halt so sowas, um Klamotten zu verkaufen und irgendwie Grill-Power-T-Shirts und so. Ich finde es aber auch lustig, dass sie das so als von den Medien gemacht identifizieren, von Anfang an. Also das ist nochmal so ein kleines Stück Verschwörungstheorie. Warum ist das Verschwörungstheorie? Also wenn ich sehe, wie viele Auftritte manche Leute haben, kann man schon das Gefühl kriegen, dass die gehätschelt werden von den Medien. Ja, klar. Also nö, also ja, ich glaube, das kann ja sein, dass es echte Verschwörung ist, aber ich finde es interessant, dass ja, die diese Theorie haben. Ne? Das ist ja die Frage, was war zuerst da? Die Aktivisten oder die Aktivisten in den Medien? Also, ne? Also das, so diese Medienkarriere zieht auf jeden Fall viele von diesen Leuten an. Und die haben da schon eine ziemliche Vormachtstellung. Also, gut, nicht bei Tichys Einblick oder so, aber halt bei den sogenannten Mainstream-Medien. Das Phänomen ist nicht so kurzlebig, wie es auf den ersten Blick scheint. Es taucht nur immer wieder unter neuen Labeln auf. Erkennungszeichen gegen die Falschmeinenden und Altfeministinnen. Und pro Pornografie, pro Prostitution, pro Kopftuch, pro Burka. Statt wie die Altfeministinnen klassenkämpferisch, sind die Jungfeministinnen jetzt intersektional. Was damit gemeint ist, dass sie sich angeblich nicht nur für die Probleme von Frauen interessieren, sondern für die aller Geschlechteridentitäten, aller Rassen und Klassen. Geschenkt. Für die aus dem linken Aufbruch der 68er kommende neue Frauenbewegung war und ist der konkrete Kampf gegen Sexismus, Rassismus und Antisemitismus eine Selbstverständlichkeit und ebenso das Eintreten für soziale Gerechtigkeit und gegen Machtmissbrauch. Also das Gefühl habe ich aber halt auch schon immer gehabt, dass diese Frauenbewegung der 70er und 80er auf jeden Fall dem linken Spektrum zuzurechnen war und auf jeden Fall auch halt diese Rassismus-, Antisemitismus-Geschichte transportiert hat, also die Gegnerschaft. Also das ist auch so ein bisschen, ist das so, des Kaisers neue Kleider so zu tun, als wäre das nie Thema gewesen. Und jetzt auf einmal dank Anne und Co. Ja, aber das machen sie doch immer so. Das ist doch auch das, oh, vor 2 Wochen noch war es in Deutschland legal, eine Frau zu schlagen, solange der Stock nicht dicker war als ihr Daumen. So ungefähr. In den postakademischen Kreisen der Hetzfeministin ist das aber leider nicht so. Zumindest nicht in der Praxis. Da üben sie mit Machtbevormundung aus. Für ihren in der Regel 1:1 aus Amerika übernommenen Right Feminism. Sie tun das zwar nur in ihrer kleinen Welt, die mit der realen Welt wenig zu tun hat, aber an den Universitäten und in der Szene spielen ihre Denkverbote eine bedrückende Rolle. Die Political Correctness hat auch im Feminismus längst groteske, reaktionäre Züge angenommen. Zeit, darüber zu reden. Das ist nochmal ein richtiger linker Haken, der letzte Absatz, finde ich. Und da haben sie auch wieder dann doch noch eins unserer wichtigsten Argumente schnell noch mit eingebaut, dieses Übersetzen aus Amerika, ohne auf die Zwischentöne in irgendeiner Form zu hören. Wie wir es vorhin bei Blackfacing hatten oder den ganzen anderen Kram, der hier nicht zutrifft einfach, weil bei uns andere Sachen abgelaufen sind geschichtlich. Ja, pures Nachplappern einfach. Und auch Zeit darüber zu reden, finde ich einen guten Abschluss. Nur hat ja die Reaktion der Gegenseite relativ schnell gezeigt, dass es keine Gespräche, glaube ich, geben wird. Ja, was waren denn jetzt, haben wir Reaktionen zur Gegenseite, von der Gegenseite zu diesem Artikel? Ja, die haben uns ja alle geblockt. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber Herzfeministen? Die Frau Strick hat zum Beispiel getwittert Bedeutungslosigkeit mit 4 Buchstaben. Also, was? Also solche Sachen. Es kamen schon Reaktionen hier und da. Frau Wiczorek ist ja ein Medienprofi, die hat nichts gesagt. Ich kann mal den Artikel mir holen hier mit dem, wie hieß das? Hi. Ja genau, kleiner 3. Da liegt sich wie so Kampfdurchhalte, Kriegspropaganda. Ja, also das ist kleiner 3, wer das nicht weiß, das ist ja auch ein praktisch der Hausblock von Frau Wiczorek. Und dort hat Amina Yu, heißt die auf Twitter, die ist auch schon bei diversen Sachen dabei gewesen, von Ausnahmslos, Campusrassismus war sie sehr aktiv. Ein Liebesbrief für all meine Schwestern in einer Welt voller Hass. Meine lieben Schwestern, Sternchen im Kampf. Ich will den jetzt hier auch gar nicht irgendwie groß vorlesen oder so, aber das ist halt eine der Reaktionen meiner Meinung nach auf diese ganze Geschichte. Es wurde auch gestern, habe ich schon den Hashtag Herzfeminismus statt Hetzfeminismus halt gesichtet. Sie reichen sich halt wieder gegenseitig irgendwie kleine Urkunden und stecken sich Orden an und klopfen sich auf die Schultern, wie toll das ist. Da hat uns wieder jemand kritisiert. Das heißt, wir haben recht. Und was steht da? Zeit zu reden? Nee, doch nicht mit den Rassisten. Also im Endeffekt stecken die wieder ihren Kopf in den Sand und fertig ist der Lack. Da passiert nicht viel, was Einsicht oder sowas anginge. Und ich bezweifle, dass es da einen Dialog zu geben wird. Du, ich, wir haben den Hass wachsen sehen. Wir haben zusehen müssen, wie Menschen, die Hass propagieren, öffentliche Räume einnehmen und ihre Abscheu gegen uns salonfähig wird. Die immer größer werdende Zahl von Hasskommentaren im Internet, denen wir begegnen. Du, ich, wir kämpfen jeden Tag. Wir kämpfen jeden Tag ums Überleben. Und es gibt genügend Tage, an denen wir uns fragen, wofür kämpfen wir eigentlich? Warte. Dieses Du, hat die mich gerade misgendert? Nein. Ah, wo war denn mein Lieblingssatz? Ah, hier war so ein großartiger Satz. Hier. Queere Frau, deren Existenz allein ein Akt des Widerstands ist. In dem Artikel rufen die auch zu Hate Speech auf übrigens. Oder zu Hass. Aber wie kann denn eine Existenz allein ein Akt des Widerstands sein? Das ist so kindisch. Wenn ich jemanden umbringen will, ist deine fortlaufende Existenz ein Widerstand gegen diesen jemand. Wieso? Wenn dich jemand umbringt, dann bringt er dich nur in eine andere Existenzebene. Bleib mir weg mit so einem Scheiß, ey. Irgendwann will ich auch meine Ruhe haben. Die täglichen Angriffe. Ich meine, kennt jemand von euch eine Frau, die täglichen Angriffen ausgesetzt ist? Beschweren sich bei euch Frauen, dass sie täglich angegriffen werden? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Erzählen antifeministische Aussagen bei Feministinnen? Ja, der Cyberviolence. Das ist halt das Problem, wie so oft. Wer hört das und wie verarbeitet er es? Und wenn deine Existenz schon ein Akt des Widerstands ist, dann ruft die ja auch wieder Gegenwiderstand hervor. Das ist ja auch ich poste mal gerade was bei uns im Chat. Das kannst du mal aufrufen. Da siehst du nämlich direkt als erste Antwort auf einen der Tweets mit der Twitter-Account vom Emma-Magazin diesen Artikel rausgepostet hat. Da siehst du die Methodik instant. Na gut, von gestern, aber Ich sehe vor allen Dingen auch schon direkt eine Republika-Tante, direkt der erste Kommentar darunter. So, Journal. Werden bei euch die Texte redigiert? Dieser liest sich, als wäre jemand betrunken auf die Tastatur gefallen. Ja. Dann antworten sie, ich finde es generell schwierig, Meinungstexte ohne Nennung der Autorin zu posten. Oder habe ich da was übersehen? Und die Journal wieder, ich habe auch gesucht und nichts gefunden. Gibt es da eine Auskunft oder bleibt das geheim? Ja, wir müssen ja wissen, gegen wen wir sind. Wer ist das? Nee, die Tante hat 2015 bei der Republika einen Vortrag über feministische Pornografie gehalten, der vollkommener Quatsch war. Weil sie da auch selber gesagt hat, so, dass die Leute, die sich für feministische Pornografie interessieren, eigentlich nur irgendwelche Gender Studies Akademiker sind, ansonsten niemand. Und hat sich da echt Christina Schröder zu geäußert. Ja, ja. Okay, auf die jeden Fall. Da ist mir einen beigesprungen, die sich hier angepisst gefühlt hat und sagte, nee, aber sie argumentieren und differenzieren, ja. Und die sagt hier unten dann auch so, ja, ich glaube schon lange nicht mehr an einfache Wahrheiten. Also ich glaube, die hat sich einfach angesprochen gefühlt und die Frau Schröder wollte ihr was Gutes tun. Schreibt sie da ausnahmslos Kritiker, ist so klein bei mir gerade. Sie sind aber sehr zurückhaltend, ausnahmslos Kritiker des Rassismus zu verdächtigen. Stimmt's? Und dann sagt sie, ja, ich glaube schon lange nicht mehr an einfache Wahrheiten. Natürlich. Okay. Ich denke mal, es gibt sicherlich auch Leute, die ausnahmslos unterschrieben haben, die nicht komplett verrückt sind. Sondern die einfach gedacht haben, okay, das hört sich gut an. Das unterschreibe ich. Und hier kommen dann gleich... St. Martin und lauter. Ja, Alter, diese Jurell irgendwie. Das Internet hat mich dick gemacht, hieß das, glaube ich, war der Titel von ihrem Republika. Also nicht dieses Jahr, aber halt bei der letzten Republika. Das Emma-Magazin bekrittelt den Anspruch anderer auf Deutungshoheit. Warum nur? Ein Clown, der böse ist dabei. People für Emma, Old School Feminism is Feminism. Aber leider sonst, ich weiß nicht. Oh, hier Franziska schreibt da, warum verwendet ihr Vokabeln wie Denkverbote und politisch korrekt? Wollt ihr ein bestimmtes Klientel ansprechen? Oh shit, die werfen der Emma vor, Dog Whistling für die Rechte zu betreiben. Ai, ai. Feminismus ist Faschismus mit Hängetitten und Oberlippenbart. Anur Schrick, wer auch immer das ist. Ist das schlecht? Einfach nur schlecht. Wer ist die Autorin? Ja, wer ist sie denn? Woher kommt die Autorin wirklich? In meiner Redaktion ist eine ernsthafte Abgabe solcher Texte ein Kündigungsgrund. Das sind wahrscheinlich die Illuminaten gewesen. Ich meine, keine Autorin. Wie kommen die eigentlich darauf, dass es eine sie war? Ja, echt, weil das sind die Illuminaten gewesen. Oh, weil bei der Emma nur Frauen schreiben dürfen. Weiß ich was jetzt ist, nicht. Wenn ich mich aber als was, Frau was identifiziere. Ist, ja. Ja, dann wärst du ja eine Frau. Super. Wer ist das denn, der mit dem Kündigungsgrund? Keine Ahnung, es kam gerade eben vorbei. Miles Jensen in meiner Redaktion. Okay, und das hat der? Der hat aber nicht geschrieben, dass er aus irgendeiner Redaktion kommt. So. Badumtsch. Ach, das ist... Dieses Gift, das da ständig läuft. Ja, das passt ganz gut. Keep your hate speech out of campus. Keep your hate speech out of campus. Ach, super. Ach so, ergänzende Informationen auch noch für unsere Zuschauer. Die Frau Wiezurek hat auch nicht wieder einen Job als Speakerin. Und zwar wird die Freitag auftreten bei der Demo gegen die Amtseinführung von Donald Trump in Berlin. Oh. Ich denke, der Donald wird weinen. Ne? Ja. Dass da 120 abgerissene Arschlöcher irgendwie in Berlin sich von Anna Wiezurek einen erzählen lassen und... Nein, ich denke eher, er wird wegen diesen krassen Tweets weinen, wie I hate white America. Ich denke, er wird zurücktreten bei dem internationalen Druck. Ja. Also wenn Anne, Uschi und Vor allem Jasna, die kann richtig Druck machen. Ja, vielleicht sollten wir zu Pepe beten, dass er seinen Keck schickt, damit Trump da durchsteht. Dass die Anne gar keine Angst vor Russland hat. Wenn die gehackt wird, die Anne. Genau. Oder getrollt. Oh nein. Oder beides auf einmal. Ja. Das ist ja schon ein KZ-Aufenthalt. Ja. Das war die Emma, würde ich sagen. Oder hat noch jemand was, was er zu diesem Komplex loswerden möchte? Du. Ich finde, das steht eigentlich super für sich. Also ich habe mich bei der Emma bedankt gestern auf Twitter. Als jemand, der für Gleichberechtigung der Geschlechter ist, habe ich mich bedankt für den Artikel. Weil auch wenn ich die Emma natürlich nicht lese und ihre Position sicherlich nicht immer teile, muss ich jedem, der was Gutes macht, das doch auch zugestehen und ihn dafür loben, denke ich. Vielleicht sollte man einen Journalisten, nachdem man sie 2,5 Jahre lang zusammengeschissen hat, auch mal loben. Okay, ich verabschiede mich dann mal. Ja, willst du noch irgendwie, hast du Twitter oder YouTube oder irgendwas? Ja, auf Twitter, @Australien. @Australien. Unser Gast heute. Vielen Dank, dass du da warst. Jo, ansonsten an die Zuschauer. An die Zuschauer, wenn ihr interessanteren Kram habt, dann schickt den an den Weltraumaffen Twitter-Account oder Hashtag Weltraumaffen. Dann kommt das irgendwie bei uns an. Falls ihr noch irgendwie ein paar lustige Reaktionen auf den Artikel gesehen habt, die wir nicht gesehen haben, dann können wir die am Sonntag noch mit in die Sonntagssuppe rühren. Jedenfalls danke, dass ich dabei sein durfte und es gibt nur 2 Geschlechter. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war jetzt aber kontrovers, dass er sich das getraut hat. Boah. Ja, bei uns auch noch. Jetzt kriegen wir Ärger. Von der Redaktion. Den werden wir nie wieder einladen. Natürlich gibt es nur 2 Geschlechter, Alpha und Beta-Männchen. Das hast du doch in der Märchenmannschaft gelesen. Kack, kack. Kack, kack, kack, kack. Ja, dann war ich der Marsaffe heute Abend und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und dann gab es noch den Stapel. Anwesend. Wünsche ich auch eine schöne Woche. Den Solano. Jo. Schönen Abend, Leute. Den Orejov, der heute wenig gesagt hat, weil er ein technisches Problem hatte. Ja, hallo. Wenn das jetzt ohne Probleme durchkommt, ja, dann ist es dämlich. Vorführeffekt halt. Aber ja, es hat halt echt gelaggt bei mir mit der Audio. Ich wollte euch das nicht antun. Wow, perfekt gerade. Ja. Super. Jetzt, ja, super. Ne? Erstmal so perfekt gewesen, als du vorgelesen hast. Ja, ne? Dann habe ich dann auch nochmal nachschauen gemerkt, dann war ich ja ganz still vor Scham und so. Ja, wollte halt nicht mansplainen. Also eigentlich haben wir ihn gemutet, damit er nicht dazwischen labert. Ja. Gut. Aber ja, es ist, war auf jeden Fall echt gut. Ich lobe die Emma wirklich sehr, sehr dafür, dass sie das gemacht haben. Ja. Ohne so eine Plattform werden auch diese Netzaktivistinnen da auch sehr, sehr zerstreut sein. So, ja, bin ich dafür. Also. Last but not least hatten wir noch den Caps Lock, Chris. Ja, ich bin ja auch ein bisschen blass. Okay. Insider. Wir sehen uns Sonntagabend. Leute. Jo, tschüss. Macht's gut. Tschüss.